Kameraden, es kommt euer Tag. Brüder, Kameraden, eurer Tage breite Tore sind die Eingänge der Fabriken, und wenn ihr arbeitslos seid, auch die der Stempelhäuser. Eure Tage sind tief. Solange ihr schweigt, wird euch Unrecht geschehen. In eurem Wortschatz des Kampfes darf das Wort Mut nicht fehlen. Besinnt euch, wagt es, überlegt. Ach, was könnt ihr nicht alles schaffen? Mit jedem Schacht, den ihr für eigenen Gebrauch in die Tiefe treibt, werdet ihr euch erheben. Mit jedem Geleise, das ihr in die Ferne führt, müsst ihr euch finden. Kameraden, ihr müsst handeln, euch rühren, damit das Gehirn nicht einschläft. Kameraden, wenn diese Erde in euren Händen wäre, dann, ja, dann könntet ihr alles unter die Lupe nehmen. Heute habt ihr euch nur des einen, was Not tut, zu besinnen. Kameraden, jede Stunde stemmt euch an die Mauern eurer Tage. Ihr seid nur ein Ding zwischen den Mühlsteinen der Sekunden. Ihr habt nicht Zeit, die Natur zu betrachten. Natur ist in euch, ihr aber werdet vergewaltigt. Jede Sekunde, jede Stunde, Wochen, Monate, Jahre hindurch. Tötet nicht der Treibriemen alles Gefühl in euch? Donnern nicht Dynamos euch ewig ihr Dulde entgegen? Worauf wartet ihr?